Label, Chronica Electronica Label, also Chronica, so heißt das Label, erschienen und das war 2008. Und Günner, Jim Günner arbeitet sowohl mit synthetischen als auch mit aufgenommenen Klängen als Klangmaterial, das er mit Software bearbeiten lässt und wie wir später dann hören werden, ist auch jetzt als Komponist tätig für akustische Instrumente. Es gibt dann ein Stück zu hören, das so im Rahmen der Wendelweiser Ensemble-Musik steht oder in der ästhetischen, eine ästhetische Nähe auf jeden Fall dazu hat. Was wir jetzt hören, ist eine Zusammenarbeit von Cem Günay mit, wo finde ich den Namen denn? Hallo? Mit dem Musiker Gil Sanson. Gil Sanson ist ein venezolanischer Komponist und die haben wohl mehrere Sessions gemacht und dabei ist das Stück entstanden, Stop Pretending You Care. Stop Pretending You Care. Ein Stück von 7 Minuten 5 Sekunden, das vor kurzem erschienen ist und zwar auf Bandcamp und das hören wir jetzt. nach Stop Pretending You Care von Jim Günay und Jill Sanson, eine Koproduktion der beiden. Nun ein Stück, das eine ganz andere Ästhetik hat und mit akustischen Instrumenten gespielt wird, und zwar von Antoine Bourgier, Flöte, Germaine Sistermann, Klarinette, Burkhard Schlothauer, Violine, Lydia Hauren, Herm, Viola und Markus Kaiser, Violoncello. Das Stück heißt Mulberry Groove und ist von dem Album 5 Kompositionen von der Edition Wandelweise Records, also das ist das Label von dem Komponistenkollektiv, von dem Komponisten oder von dem Wandelweiser Ensemble Kollektiv und Musikgruppe. Und da ist 2015 5 Compositions erschienen und das ist der zweite Track, Mulberry Groove, nun eine Komposition von Jim Günay. nun zu einer Neuerscheinung, auf dem Label Vergo, und zwar mit Arbeiten, für Orchester von Chaya Hranovin. The Quiet ist die CD überschrieben. Es sind fünf Stücke, genau. The Quiet ist das erste, dann Zoha Iver, in Klammer Blind Radiance, ist das zweite Esch, das dritte White Wind Waiting und At the Fringe of Our Gaze. Das sind also die fünf Stücke, die auf der CD bei Vergo erschienen sind, die mir freundlicherweise von dem Label zugeschickt worden sind. Und nun zur Komponistin, die Chaya Hranovin. Ich frage mich immer, ob das Chaya, also CH, Chaya Hranovin, ist 57 in Haifa in Israel geboren und hat dort ihre erste künstlerische Ausbildung in Tel Aviv bekommen und ist dann später nach Berlin, um weiter zu studieren bei Dieter Schnebel, dem Komponisten, und danach ist sie nach Kalifornien zur University of California zu Brian Fernhauer, den ich vorher schon erwähnt hatte, um dort weiter zu studieren. Sie hat dann Stipendien für Tokio und das IRCAM in Paris bekommen, also das elektronische Studium, und hatte Aufenthalte in Tokio und ist mehrmals gefeatured worden bei den Darmstädter Ferienkursen 1990 und 98, war Professorin an der Universität of California und ist weiterhin tätig in der Harvard University in Boston als Professorin für Komposition. Das Stück The Quiet hat eine ganz, ja, fast impressionistische Vorgeschichte, über die sie selber spricht. Er wird in dem Beiheft zu der CD zitiert und ich lese daraus mal vor. Zitat: The Quiet, so die Komponistin, entstand, als sie nachts einen Schneesturm durch mein Fenster betrachtete und die Flocken im schwachen Licht der Straßenlaterne tanzen sah. Es gab Schneegruppen, verschiedene Teilgruppen, die sich zu einer größeren Gruppe vereint haben. Das war einfach Musik, eine visuelle Musik. Ich musste an die verschiedenen Parameter denken, an die Bewegungsrichtung und das Gewicht der jeweiligen Schneeflocke, wie schnell sich der Schnee bewegt, wie viele Flocken sich in einer Gruppe zusammenschließen. Es gab unzählige Parameter, die sich jeden Moment verändern konnten. Diese Parameter habe ich versucht, in Klänge zu fassen, wobei sie natürlich auch die musikalische Entwicklung bestimmen. Das Orchester, Zitat Ende, das Orchester wird in drei auf der Bühne separat zu platzierende Klanggruppen unterteilt, wobei das Schlagzeug hinter der zentralen zweiten Orchestergruppe aufzustellen ist. Formal zeichnet The Quiet einen irrealen Bewegungsprozess nach, da die Musik vom Ablauf einer in ihrer Bewegungsrichtung umgekehrten Lawine folgt. Zitat von Chaya Hranovin: The Quiet ist ein geträumtes Stück, wobei der Traum gewissermaßen sehr wissenschaftlich artikuliert ist. Im Idealzustand soll die Musik eine Erfahrung ermöglichen, die in der Realität nicht stattfinden kann. Denn wenn man die physikalischen Gesetze von Bewegung, Energie und Gravitation berücksichtigt, folgt The Quiet einem völlig unmöglichen Verlauf. Am Anfang des Werks, Zitat Ende, am Anfang des Werks formiert sich die Musik allmählich aus der scheinbar mitkomponierten Stille, indem eine gerade hörbare Klangwolke der großen Trommeln, Tamtams und Pauken den musikalischen Raum erfüllt. Anschließend beginnen die Streicher der ersten Orchestergruppe mit einer extrem rhythmisch zu spielenden Clusterkette den Klangeindruck eines konstant bleibenden Rauschens zu evozieren, das in zurückgenommener Dynamik von den beiden anderen Instrumentengruppen aufgegriffen und fortgeführt wird. Die hinzutretenden Bläser, Klammer, nur Luft, erhöhen den ohnehin hohen Geräuschanteil, bevor die Kontrabässe rhythmisch irreguläre Klangaktion beisteuern. So, also die Beschreibung. Und jetzt nochmal ein Zitat, weil ich die umgekehrte Lawine als vitale und glaubwürdige Form gestalten wollte, wird sehr differenziert am Klang gearbeitet. Es könnte gar nicht thematisch werden, denn jede Thematisierung würde von dieser vitalen Musik die ganze Energie abziehen. Es gibt auch einige Ad libitum-Passagen, also wo vielleicht der Einsatzmoment oder auch die genaue Ausführung den Musikern frei vorbehalten ist, also freigestellt ist, wo zum Beispiel die Bläser mit Stimme, tiefer Stimme Silben, Worte oder Phrasen in ihre Instrumente sprechen, ohne dass ein Ton erklingt. Und das Stück fängt ziemlich ruhig an, hat eine Dauer von ein bisschen mehr als 11 Minuten und wir hören es jetzt. The Quiet, komponiert von Chaya Shanovin und gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Brad Lubman. Beim nächsten Stück gibt es wieder eine Aufteilung in mehrere Instrumenteneinheiten und dazu kommt noch ein Ensemble und das Ensemble heißt Ensemble Nickel. Nickel, das auch in Israel ein Festival veranstaltet und glaube ich Gitarre, Saxophon, ich weiß nicht, welches Instrument noch dabei ist, spielt beim nächsten Stück und zwar heißt das Stück Soha Iver. Die Übersetzung Blind Radiance. Das wird gespielt vom Berner Sinfonieorchester unter Leitung von Mario Venzago und ist das zweite Stück aus der Reihe The Crescendo Trilogie. Das dritte Stück käme dann danach, das heißt Ash, übersetzt Feuer. Und die Crescendo Trilogie hat den Titel eben durch die unterschiedlichen Crescendi, die eine zentrale Rolle bei den drei Stücken spielen. Bei dem folgenden Stück, Soha Iver, ist die Musik in verschiedenen Bewegungsprozessen, die sich gegenseitig überlagern und dadurch so einen ständigen Wechsel der Perspektive ermöglichen sollen. Es gibt eine mehr flächige Struktur als bei dem Stück gerade eben und es gibt auch so ein Zusammenspiel, Gegeneinanderspiel, sich zuwerfen der Einsätze, die allerdings dann ein bisschen durcheinander gebracht wird durch die Komposition. Und das entwickelt sich dann nach und nach, was wir jetzt gleich hören werden. Soha Iver, ein Stück, das ein bisschen länger ist als das gerade gehörte, 15 Minuten 54 Sekunden von Chaya Shanovin. Thank you.

Thank you. nach Soha Iver, spielt vom Ensemble Nickel und den Berner Symphonikern, Symphonieorchester und The Quiet, dem namensgebenden Stück für die CD The Quiet bei Valgo. Nun zum Splitterorchester und Felix Kubin. Es gibt eine Splitter CD, eine Splitter LP, die ist erschienen bei Gagarin natürlich, bei dem Label von Felix Rubin, Gagarin, und auf Bandcamp. Die Preise sind natürlich unterschiedlich. Das Album heißt Shine on You Crazy Diagram. Nicht Diamond, sondern Diagram. Shine on You Crazy Diagram. Und das Splitterorchester ist ein Ensemble, das in Berlin zu Hause ist, und zwar sozusagen ein Orchester aus den vielen Musikern der Berliner Echtzeitmusikszene. Ich glaube, es sind 24 oder 25, die seit gut 6-7 Jahren zusammenspielen und sich mit Konzepten zum Teil befassen, meistens aber auch freie Improvisationen spielen. Es sind ja alles Improvisationsmusiker, die eben auch komponieren zum Teil und die dann sich auch mit anderen Musikern, Komponisten zusammenzutun. Es war auch schon mal Matthias Spalinger, mit dem sie in Donaueschingen ein Stück aufgeführt haben oder dann doch nicht. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und das Splitterorchester hat also zwei Stücke auf der LP, drei Stücke auf dem Bandcamp-Album veröffentlicht, die alle den Namen Diagramm, Diagramm 1, Diagramm 2, Diagramm 3 haben. Und Felix Kubin hat aus Diagramm 1 einen Loop genommen und den dann bearbeitet oder für sich neu eingesetzt in eine Entwicklung, die er Lückenschere nennt. Das werden wir gleich nicht hören. Die Zeit ist ja auch schon ein bisschen knapp. Ich fasse mich deshalb kurz, sondern einen Ausschnitt aus Lichtsplitter. Zunächst aber eine Aufnahme von dem Splitterorchester aus Berlin, und zwar Diagramm 1. nach Diagramm 1 vom Splitterorchester nun ein Ausschnitt ist. Die Zeit drängt ja scheinbar irgendwie. Ja gut, die Schlüsselübergabe ist auch bald fällig. Also von Lichtsplitter, von Felix Kubin, ein Stück, das er mit einem, unter Einsatz eines 8-Kanal-Lichtscanners gemacht hat. Der Scanner hat wohl eine Zeichnung von Diagramm 2, also dem zweiten Stück, das von dem Splitterorchester, da gibt es wohl eine Zeichnung, also eine grafische Zeichnung, grafische Notation, genaueres ist da nicht, ist mir nicht bekannt. Und das hat er abgescannt mit einem 8-Kanal-Lichtscanner und daraus ist dann Lichtsplitter entstanden. Thank you. Ja, leider reicht die Zeit nicht aus, um den Lichtsplitter gänzlich auszuspielen. Es würde jetzt noch 7 Minuten weitergehen. Felix Gubin ist natürlich, gäbe es viel zu sagen über seine Entwicklung vom Wunderkind, das im Alter von 8 Jahren schon Klavier und elektronische Orgel gespielt hat und später dann eigene Stücke am Drumcomputer, Synthesizer und mit dem Vierspur-Kassettenrekorder entwickelt hat, die dann später auf Zickzack erschienen sind. Und dann ging es weiter mit verschiedenen Bands, Klangkrieg, Liedertafel, Margot Honegger und bis er dann sein Label gegründet hat, Gagarin Records. In letzter Zeit ist er häufig als Hörspielautor, Komponist und als Komponist für Kammerorchester und Elektronik aktiv gewesen und am 21.03. im Resonanzraum ab 20 Uhr bei einer Veranstaltung, wo Asmus Tietjens spielen wird, Marc Richter und Marbon Bastik. Und da gibt es dann auch ein Podiumsgespräch in der Reihe Toxic Tunes, das moderiert wird von und mit Felix Gubin ab 20 Uhr im Resonanzraum am 21.03. Podiumsgespräch, dann im Anschluss an das Konzert mit Dodo Schielein, einer der Mitbegründerinnen von dem Verband für aktuelle Musik, und Christoph Schepers, einer der Aktivisten der Hörbar. Die Klingding-Sendung geht dann zu Ende und gleich die Nachtschleife. Davor aber noch ein paar Ankündigungen. Wer die Sendung nochmal nachhören möchte oder Teile davon nicht gehört hat, sie gerne nochmal hören möchte, kann das gerne über die Webseite www.hierunda.de/klingding.html. Dort gibt es in den nächsten Tagen den Mitschnitt, der dort hochgeladen wird. Die nächste Klingding-Sendung wird am 21.04.2017 wieder sein, von 22 bis 0 Uhr bei FSK. Und aktuelle Konzerte gibt es ganz gut übersichtlich und informativ zu lesen und nachzulesen auf der Webseite www.vamh.de.